Schön. Guten Abend, ich bin Yahya Avci, ich bin der diensthabende Arzt auf dieser Station und ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Wenn Sie etwas nicht verstehen, können Sie bitte am Ende des Gesprächs oder zwischendurch Ihre Frage stellen. Okay. Okay. So, wie heißen Sie? Ich heiße Ilona Meseburg. Ilona Meseburg. Meseburg. Können Sie bitte Ihre Vor- und Nachname langsam buchstabieren? Ilona schreibt sich I ja. L O N A. Ilona. Ja. Ja, okay. Meseburg schreibt sich M E S E B U R G. Okay. Frau, oder? Frau Meseburg, wie alt sind Sie? Ich bin 30 Jahre alt. 30, ja? 30, ja. Ja. Und wann genau sind Sie geboren? Am 12. März 1992. Okay. Und wie groß sind Sie? 1,74 Meter. Und wie viel wiegen Sie, Frau Meseburg? 63 Kilo. Wie bitte? 63 Kilo. 63 Kilo, ja, okay. Und was für Sie sonst, Frau Meseburg? Ja, ich habe so seit 2 Tagen habe ich Bauchschmerzen. Ja. Und die jetzt in den letzten Stunden, in der letzten Nacht haben die zugenommen. Es ist schlimmer geworden und das habe ich gesagt, das muss ich untersuchen lassen. Ja. Wo genau tut es weh? Oberbauch oder Unterbauch? Jetzt sind die Schmerzen mehr hier rechts unten im Bauch. Am Anfang waren sie mehr so um den Bauchnabel rum. Da haben sie begonnen, in der Mitte. Und dann sind sie so seit gestern nach rechts unten gezogen. Ja, Sie meinen, seit gestern Abend sind die Schmerzen in der rechten Unterseite ausstrahlen. Ja, in den rechten Unterbauch gewandert. Ja. Ja. Okay, gewandert. Okay, und wie können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie drückend, stehend? Ja, es ist mehr drückend, aber manchmal auch so etwas krampfartig. Meistens aber ein Druck mehr. Und haben Sie diese ähnliche Beschwerde früher gehabt? Habe ich noch nie gehabt. Nein, ja, früher. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Wobei ein sehr leichter Schmerzen und 10 unerträgliche Schmerzen ist. Ah, wenn so ein Krampf dazu kommt, 7. 7, so ja. 6 bis 7, ja. Und sind die Schmerzen immer da oder gehen sie wieder weg? Ja, sie sind immer da. Es ist ein Druckschmerz ist immer da und manchmal kommt so ein Krampf. Ja. Und gibt es einen bestimmten Auslöser, dass die Schmerzen lindert oder verstärkt? Also, ich habe heute Morgen noch eine Wärmflasche auf den Bauch gelegt. Mhm. Und das war nicht so gut. Das wurde schlimm. Ja. Ja. Und wenn Sie etwas essen oder trinken, sind die Schmerzen Ich habe zurzeit keinen Appetit. Mir ist auch übel und ich habe so etwas Brechreiz, aber noch nicht gebrochen. Aber Appetit habe ich nicht. Ich habe etwas getrunken. Etwas Tee. Ja, Sie trinken nur Tee. Sie essen gar nicht, ja? Ich habe in den letzten 12, 14 Stunden nichts gegessen. Hatte ich keinen Appetit. Okay. Frau Meseburg, gibt es noch etwas Beschwerden außer dieser Beschwerden? Haben Sie noch andere Beschwerden? Ja, ich habe eben vorhin Fieber gemessen. Ja, ja. Haben Sie Fieber? Und ja. 38,5. 38,5. Wann haben Sie gemessen? Oh, vor 2 Stunden. Vor 2 Stunden. Sind Sie ja oder fühlen Sie sich Fieber heute oder seit 2 Tagen auch? Ja, das ist, am Anfang war das noch nicht mit dem Fieber. Das ist jetzt so gekommen. Deswegen habe ich heute mal gemessen. Heute Nacht schon fühlte ich mich so etwas, dass es so warm war. Aber ich glaube schon vom Gefühl her habe ich jetzt auch weiter Fieber. Ja, okay. Frau Meseburg, haben Sie Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nein. Nein. Ich nicht. Okay. Und haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein, nein. Nein, nein, okay. Und hat sich, haben Sie in der letzten Zeit, ungefähr 6 Monaten, in 6 Monaten ungewollt ab- oder zugenommen? Vom Gewicht her abgenommen? Ja, ja. Nein, das habe ich immer gehalten, das Gewicht. Ja, sehr schön. Haben Sie Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen? Manchmal. In meinem Beruf als Lehrerin gibt es manchmal Stress. Dann kann ich nicht so gut schlafen, aber das ist nicht immer. Ja, schön. Okay. Gibt es irgend wichtige Vorerkrankungen? Haben Sie wichtige Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte? Zum Beispiel Bluthochdruck oder Blutzucker. Blutdruck, das ist alles in Ordnung. Ja, manchmal zu niedrigen Blutdruck. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion seit 15 Jahren und dann nehme ich eine Tablette für ein. Ja. Was nehmen Sie an? Ich nehme Tyrona-Jod. Tyrona-Jod. Tyrona-Jod 50. 50. Einmal, ja? Einmal morgens, ja. Und wurden Sie schon einmal operiert? Ja, ich wurde schon mal operiert als Kind. Da war ich 9 Jahre alt. Da wurde ich an den Mandeln operiert. Mandeln. Und reagieren Sie allergisch auf irgendwelche Medikamente oder Lebensmittel? Medikamente nicht, aber was ich nicht vertrage, ist Kiwi und Erdbeere. Die vertrage ich nicht, da kriege ich Ausschlag im Mund, Bläschen. Kiwi und Erdbeere, ja. Wie bitte? Kiwi und Erdbeere. Erdbeere. Kiwi und Erdbeeren, ja. Ja. Und das äußere sich Hautausschlag. Ja, im Mund. Ja, nur. Und Schleimhaut, da gibt es so Bläschen und das brennt. Sind Sie gegen Coronavirus vollständig geimpft? Ich habe 3 Impfungen. 3 Impfungen, ja, sehr schön. Ich habe Corona gehabt im April. Im April. Ja. Das und, war aber gut verlaufen. Ja, gut verlaufen, ja, sehr schön. Und haben Sie oder sind Sie gegen Kindheitskrankheiten, gegen Kindheitskrankheiten auch geimpft? Gegen Kinderkrankheiten, ja, die übliche Impfung habe ich alle bekommen beim Kinderarzt damals und auch jetzt Auffrischimpfungen gegen Wundstarrkrampf und Keuchhusten und Diphtherie, das habe ich alles bekommen. Ja, sehr schön. Und waren Sie schon einmal im Ausland in letzter Zeit, meine ich? Ich war vor 2 Monaten, war ich für eine Woche in Italien. Ja. Rauchen Sie, Frau Meisel? Nein, ich rauche nicht. Ja, sehr schön. Und trinken Sie Alkohol? Manchmal trinke ich ein Glas Wein, vielleicht in der Woche 2 Gläser. Nur am Wochenende? Wie bitte? Nur am Wochenende, oder? Ja, Ja, manchmal. aber mehr als zwei Gläser nicht. Ja, okay, sehr schön. Und das ist eine Routinefrage. Und ich muss auch da, fragen, nehmen Sie Drogen? Nein, ich nehme keine. Ja, schon. Und sind Ihre Regelblutung regelmäßig? Ja, Ja. ich gehe auch regelmäßig zur Gynäkologin. Da ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, sehr schön. Und haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen in Ihrer Familie? Mein Vater, der ist 62 Jahre alt, der hat eine chronische Bronchitis. Er raucht auch ziemlich stark. Ja. Und die Mutter, die hat eine Hüftarthrose und hat sonst auch mehrere Knochenbrüche gehabt. Man spricht bei ihr von brüchigen Knochen. Mehrere Knochenbrüche. Ja, immer Ja. wieder. Sie hatte mal den Arm gebrochen. Sobald sie Ja. fällt, dann bricht sie sich den Ja. Knochen. Und der Arzt sagt, sie hat ihre Knochen sind sehr Schwach. bruchgefährdet. Ja, aber leidet sie nicht unter Osteoporose? Ja, nicht. Ja. Die Mutter, doch, Ja. das heißt Osteoporose, Ja, genau. Osteoporose. Osteoporose heißt das. Und haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder, der ist 28 Jahre alt und der hat eine chronische Darmentzündung. 28 Jahre. Ja. Ja. Und chronischer Darm. Darmentzündung, ja. Sie haben gesagt, Sie sind Lehrerin. Ja. Ja. Und haben Sie ja, sind Sie verheiratet? Ja, bin verheiratet und habe Ja. eine dreijährige Tochter. Ja, sehr schön. Und ist sie gesund? Ah, Ja, ja. ja. Ja, sehr schön. Ja, und haben Sie Stress bei der Arbeit, Frau Medebo? Als Lehrerin hat man manchmal schon Stress. Jetzt gerade bei Ja. Corona, das war sehr anstrengend. Aber das hat sich jetzt wieder so etwas gebessert im Sommer und aber mir macht der Beruf Spaß. Ja, sehr schön. Und treiben Sie Sport? Manchmal jogge ich, ja, so Ja. wenn ich Zeit habe, ein bis zweimal die Woche jogge ich, so eine halbe Stunde. Ja, sehr schön. Ja, Frau Mesebuch, ich glaube, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie noch Ja. Fragen? Meine Frage ist, was kann das sein? Woran denken Sie? Ja, Frau Mesebuch, das ist so früh, etwas zu sagen. Ja, habe ich alle Ihre aktuellen Beschwerden gesammelt. Danach ich werde Sie körperliche Untersuchung Ja. und dann diagnostische apparative Maßnahmen würde ich durchführen. Ja. Aber ich habe auch eine Verdachtsdiagnose. Es kann sein, Sie ja Ihren Blinddarm entzündet. So. Ja, und aber es muss bestätigt werden. Ja, ich denke, ja, nicht, ich denke, ja, Sie müssen bei uns bleiben. Okay. Darf Ja. ich denn etwas trinken und essen? Nein, Sie müssen ja ab jetzt nüchtern sein. Okay. Vielleicht es kann sein, wenn unsere Verdachtsdiagnose bestätigt werden, müssen Sie sofort operiert lassen. Okay, gut. Ja. Aber Sie machen jetzt erstmal die Untersuchungen und dann. Ja. Okay. Und in der Zwischenzeit nehmen wir bei Ihnen Blut ab und ich werde mit meinem Oberarzt besprechen, wie wir weiter vorgehen. Und dann rufe ich Sie wieder auf. Ja, okay. Okay, danke. Ja, machen wir so. Ja, bis Wir gleich. haben Kollegen Fragen? Ich denke, alle Fragen gestellt, aber die Aussagen des Patienten führen uns zu einer bestimmten Diagnose. Aber wir müssen unsere differenzialdiagnostischen Standardfragen stellen. Ich hatte zwei Fragen. Können Sie mir beschreiben, wie die Beschwerden aufgetreten sind? Haben Sie eher langsam oder plötzlich begonnen? Wir sind ziemlich langsam angefangen, haben langsam angefangen. Und hatten Sie einen Unfall? Nein. Okay. Vielleicht die Strahlung auch können wir fragen, ja? Strahlungsschmerzen. Habe ich nicht verstanden eben. Welche Frage war das? Strahlende Schmerzen irgendwo hinaus. So. Gewandert. Nein. Jetzt sind sie so rechts unten im Bauch. Mhm. Strahlen aber nicht aus. Nicht strahlen aus, Wanderung, aber Herr Heiko. Ja, am Anfang waren die Schmerzen um den Bauchnabel rum, in der Mitte. Mhm. Ja, und? Da haben sie begonnen und seit gestern sind sie gewandert in den rechten Bauch, Unterbauch. Ja, ja. Man kann auch sagen, ausstrahlen in rechten unten. Nein. Oder nicht? Am Bauchnabel tut es jetzt gar nicht mehr so weh. Es tut mir jetzt am rechten Unterbauch weh. Mhm. Aber sie strahlen nicht so aus. Ja. Mhm. Ich hatte einen Ischias vor Jahren und da strahlte der Schmerz aus ins Bein, in den Fuß. Mhm. Beim Ischias, bei Bandscheibe. Aber das war vor einigen Jahren, jetzt nicht mehr. Mhm. Gut. Können wir anfangen, als das Gespräch? Ja, ja. Ja, okay. Ja. Herr Oberarzt, haben Sie Zeit für mich? Ja, ich werde über eine neue Patientin berichten, darf ich? Okay. Ilona Mezebuk ist 30-jährige Patientin, ist 1,74 Meter groß und 63 Kilo schwer. Sie stellte sich wegen seit 3 Tagen auftretender, drückender, manchmal krampfartiger Unterbauchschmerzen vor und die Schmerzintensität sei bei 7 liegen. Bei 7 von 10 liegen und des Weiteren berichtete sie, dass die Schmerzen seien in der letzten Nacht schlimmer geworden. Waren Sie denn immer im Unterbauch die Schmerzen oder haben Sie sich verändert? Ja, sie gab auch an, die Schmerzen im Laufe der Zeit in den rechten unten gewandert sein. Unterbauch gewandert, ja, okay. Ja, ja. Mhm. Und die Schmerzen seien langsam aufgetreten. Mhm. Sie teilte mit, sie habe heute Morgen mit Warmflasche versucht zu die Schmerzen lindert, aber das zeigte sich keine Besserung. Ja, es besteht auf Wärme besteht eine gewisse Intoleranz. Ja, gewisse Intoleranz. Die Wärme nicht gut vertragen. Mhm. Okay, und die Fragen nach Unfall und Ausstrahlung wurden verneint. Bis auf Nausea, Inappetenz und Fieber 83,5 vor 3 Stunden. 38. Ja, 38,5 vor 2 Stunden gemessen habe. Wann war der letzte Stuhlgang? Ja, das habe ich nicht gefragt. Ich habe nur, Wichtig zu fragen, letzter Stuhlgang wann? Ja, Ja. Noch und für die Anamnese wichtig. Mhm. Gut. Und wann war die letzte Periode? Ja, ich habe auch nicht gefragt. Ja, sie hat gesagt, alles in Ordnung. Okay. Und sie waren regelmäßig zum Gynäkologen. Okay. Besuchen. Gut. Prima. Mhm. Gibt es etwas Erwähnenswertes in der Vorgeschichte der Patientin? Ja, seit 15 Jahren leide sie an Hypothyreose. Und dagegen nehme sie Thyronoid 50 Milligramm morgens. Okay. Und als sie 9 Jahre alt wurde sie Tonsillektomie. Okay. Ist Unverträglichkeiten? Ja, sie. Kiwi und Erdbeer Unverträglichkeit seien bei ihr bekannt. Okay. Gibt es in der Familie auffällige Erkrankungen, erwähnenswerte Erkrankungen? Ja, in der Familienanamnese ergaben sich chronische Bronchitis beim Vater. COPD beim Vater? Ja, okay. COPD beim Vater. Coxarthrose und schwere Osteoporose bei der Mutter. Okay. Chronische entzündliche Darmerkrankung beim Bruder, okay. Ja. Gut. Ja. Sie sei Lehrerin und sei verheiratet, habe 3-jährige gesunde Tochter. Okay. Sie treibe regelmäßig Sport. Die anamnestischen Angaben deuten. Nikotin? Nikotin und Drogenabusus wurden verneint. Okay. Sie sei dreimal oder vollständig geimpft gegen Covid-19. Sie war vor 2 Monaten nach in Italien gewesen. Okay, gut. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, nach bisherigen Angaben gehe ich von akuter Appendizitis aus. Okay. Die Schmerzlokalisation und im Laufe der Zeit Gewanderung der Schmerzen sprechen für akute Appendizitis. Was gibt es differenzialdiagnostisch? Als Differentialdiagnosen kommen in in Frage? Ja. Kommen in Salpingitis oder Oferitis oder ektopische Gravidität? Gravidität in Betracht. Okay. Adnexitis? Ja, Adnexitis. Okay. In Betracht. Es gibt eine gewisse familiäre Belastung. Der Bruder hat eine Darmentzündung, sagt ja. Es kann auch sein, Morbus Crohn sein. Crohn könnte sein, ja, auch im Bereich des terminalen Iliums. Mhm. Ja, rechter Unterbauch kann eine Rolle spielen. Ja, ich denke schon, viele Sachen deuten auf eine akute Appendizitis hin. Ja. Und die Differentialdiagnosen, denke ich, die in Frage kommen, haben Sie auch benannt. Mhm. Bei der Frau eben im Bereich der Adnexe. Da muss sicherlich, wenn wir nicht klarkommen mit der Appendizitis, dass dann ein gynäkologisches Konsil erfolgt. Ja, ja, richtig. Okay. Was denken Sie an Basisdiagnostik noch zu machen? Ja, ich werde die Patientin körperliche untersuchen. Ja. Dann würde ich gerne Abdomen-Ultraschall durchführen. Ich werde ein paar Laborparameter, ja, ich brauche ein paar Laborparameter, wie Entzündungsparameter oder CRP, BSG, bestimmen. Gut, bin ich mit einverstanden. Mhm. Gut, die Patientin bleibt ja nüchtern. Ja. Mhm. Richtig, dass Sie ihr eine Infusion anhängen, jetzt, weil sie jetzt in den letzten Stunden wohl nicht gegessen hat und auch vielleicht weniger getrunken hat, dass Sie da etwas ausgleichen und dass sie nichts oral zu sich nimmt. Gut, bin ich mit einverstanden. Okay. Okay. Ja, das finde ich, haben Sie sehr systematisch gemacht und haben sich auch durch meine Zwischenfragen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Versuchen Sie ruhig weiter einfache Sätze zu sagen, nicht zu komplizierte Sätze, weil die deutsche Grammatik ist da manchmal gemein und schwierig. Ja. Einfache Sätze machen, das ist in der Aussagekraft dann manchmal besser. Ja. Das kennen wir schon. Ja. Wenn wir in Tiefe wiegen, wir nicht draußen. Ja, schon klar. Na, aber sonst fand ich das gut.